Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Abend wieder eine offene Sendung, eine offene Telefon-Talkshow. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welche Thematik, das könnt ihr gerne machen. Hier unsere Telefonnummer kostenfrei für euch 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Markus. Markus ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Markus. Ein Thema ist, also ich lebe seit 2,5 Jahren mit einer Frau zusammen. Mhm. Ja, das ist ein Kind. Wir haben uns so 2,5 Jahre kennengelernt und leben seit zwei Jahren zu dritt eben hier in meiner Wohnung. Und seit einem halben Jahr habe ich auch eine Beziehung zu der Tochter. Also. Wie alt ist die Tochter? Tochter ist jetzt, das war 2016 geworden. Ja. Und wie lange hast du die Beziehung zu der Tochter schon? Ja, jetzt so gut ein halbes Jahr. Mhm. Wie alt ist deine Partnerin? Die ist 36. 36. Hm? Wie sieht denn dieses Verhältnis aus, dass du seit einem halben Jahr mit deiner Stieftochter quasi hast? Ja, es ist halt momentan so, also ich bin, ich arbeite zu Hause. Mhm. Und bin so freier Mitarbeiter von einer Unfallversicherung. Und meine Partnerin ist jeden Tag eigentlich bis 16, 17 Uhr selber auf Arbeit außer Haus. Das heißt, du bist flexibler in deinen Arbeitszeiten und bist öfters zu Hause? Ja, ich bin eigentlich meistens so den ganzen Tag über. Und ja, wenn halt so, also Silke, also die Tochter, dann eben, jetzt sind beide nicht da, weil nächste Woche erst für sie die Schule wieder beginnt. Und sonst halt, wenn Schule war oder Schule ist, es kommt in der Regel so um 13, 14 Uhr von Schule nach Hause und dann ist halt meist so, dass wir letzten halben Jahr so in der Woche vielleicht so 2-3 Mal geschlafen haben. Ihr habt 2 bis 3 Mal geschlafen im letzten halben Jahr? Nein, also pro Woche. Pro Woche? Ja. Ich hab's akustisch nicht verstanden. Ja. Wie hat das denn angefangen überhaupt mit euch beiden? Ja, es war halt, wir hatten eigentlich schon immer eigentlich zu dritt ein recht offenes Verhältnis und haben uns eigentlich super verstanden und ja, und vom halben Jahr war es einfach so, dass sie, also Silke, auch eben nach Hause kam, von der Schule, auf mich zukam und mich, ja, hat versucht, eben, ja, anzumachen, eben, und es war eigentlich... Also was heißt das? War Silke, so heißt die Stieftochter, ja. Noch 15 Jahre alt. Also noch 15, hat halt eben... Und da ist sie nach Hause gekommen von der Schule und hat dich angemacht? Ja, also... Wie hat sie dich angemacht? Ja, wir hatten also schon ein recht offenes Verhältnis und das mal irgendwie in den Arm nehmen oder auch ein Küsschen war eigentlich, ja, ganz normal. Und okay, wie hat sie dich denn angemacht? Was heißt das, anmachen? Ja, sie hat halt meines Erachtens bewusst die Sache provoziert und hat eben auch gemeint, ja, dass sie mich liebt und das ging halt so 2-3 Tage lang und am dritten Tag, ja, habe ich halt irgendwie... Hast du mitgemacht? Habe ich mitgemacht, mhm. Und dann, die Sache provoziert heißt, sie hat dich angefasst, sie hat dich gestreichelt? Ja, also sie kam halt auf mich zu, hat das eben erzählt, dass sie mich liebt und dass sie eben... Okay, nehmen wir mal an, es war so, oder nehmen wir das mal so zur Kenntnis, dass es so war. Dann ging es aber weiter, eben auch mit deinem Einverständnis, und du sagst, dass ihr so jede Woche 3 Mal miteinander schlaft. Läuft das absolut geheim, oder hat deine Partnerin irgendwie schon vielleicht eine Ahnung? Nee, bisher läuft es schon noch geheim, also, weil wir das da eigentlich auch recht gut ein bisschen mal verstecken konnten. Mhm. Das Ganze, da wir hier eh erst recht offen miteinander leben und Also offen heißt, dass ihr alle so körperlich miteinander Kontakt habt und euch in den Arm nehmt und streichelt oder sowas, dass es gar nicht so sehr auffällt. Ja, und es ist halt so, also ich habe eigentlich, wäre es eigentlich im letzten halben Jahr, das kann gar nicht so, ja, bewusst geworden. Und erst jetzt, so in den letzten zwei Wochen, wird mir eigentlich erst richtig klar, was ich da eigentlich mache. Ne? Was machst du denn da eigentlich? Ja, dass ich halt eigentlich meine Partnerin damit hintergehe. Und das natürlich auch ja, strafbar ist, das Ganze. Ne? Das ist nicht, nein, sie ist 16 Jahre alt, das ist nicht strafbar. Ja, okay, meinst du, war da vor 15? Da war sie 15, okay. Das halt, ja, und ich hintergehe halt auch meine Partnerin und dann... Wie würdest du denn das Gefühl im Moment beschreiben, das du zu diesem Mädel hast? Liebst du dieses Mädel? Ja, also... auf... Also nein. Also ja, nein. Was heißt nein? Ja, jein, das ist halt... Es ist für dich eine große sexuelle Attraktion, mit ihr etwas ja, zu machen? Es war es eigentlich bisher, aber ich bin mir momentan nicht ganz so schlüssig. Auch warum ich das gemacht habe und wieso und weshalb, es ist einfach, es war einfach, ja, das letzte halbe Jahr einfach schon eine, ja, wie du sagst, sexuelle Attraktion, es war schön, es war toll und... Hast du in dieser Zeit auch mit deiner Lebensgefährtin geschlafen und Sexualität gehabt? Ja, auch, klar. Hast du währenddessen an dieses Mädchen gedacht? Eigentlich nicht, also das war eigentlich immer so... Ich hab's glaube ich auch verdrängt. Ich war so irgendwie ganz normal und wenn wir eben alleine waren, dann war es halt soweit und... Wie sieht denn die Gefühlslage, soweit du das beurteilen kannst, oder das, was sie dir sagt, bei dem Mädchen aus? Ist sie... Liebt sie dich? Ist sie verliebt in dich? Also, sie sagt es mit mir, dass sie mich liebt und ich denke es auch, dass sie also da recht ehrlich ist und... Du musst sie ja auch in einem großen Konflikt stehen und du bist immerhin der Freund von ihrer Mutter. Ja. Redet ihr über die hochbrisante Situation, in der ihr im Moment steckt? Nein, eigentlich gar nicht. Also weil sie weiß es ja gar nicht, dass da was zwischen uns ist. Ne? Nein, aber natürlich weiß sie weiß es nicht. Aber dennoch könntest du mit dem Mädchen, mit deiner Stieftochter ja darüber reden, was ihr da betreibt, ob es richtig ist und wie das weiterlaufen soll und so weiter. Aber ihr redet gar nicht über eure Lage. Nee, wir reden halt drüber, weil es war, also wie gesagt, also bis vor zwei Wochen haben wir da nicht gar nicht drüber geredet. Ihr schlaft miteinander, habt Spaß und lasst sonst alles so den Alltagsgang laufen. Genau, man, so mal bisher, dass sind so seit zwei Wochen nicht da jetzt und ich komme erst am Wochenende wieder. Wie ist denn deine Verbindung zu deiner Lebensgefährtin? Wie ist die Qualität? Wie würdest du das beschreiben? Ist das eine gute Beziehung? Mittelgute? Ja, ich denke, es ist schon eine gute Beziehung, also... Klingt aber auch nicht so euphorisch jetzt, ne? Ja, weil ich eigentlich im Moment viel drüber nachdenke, über die ganze Situation. Ne? Und mir ist eigentlich jetzt erst so richtig bewusst geworden, was ich eigentlich im letzten halben Jahr getan habe. Ich muss dir sagen, so wie du das jetzt geschildert hast, finde ich das auch sehr, sehr heikel, was du da machst. Eigentlich auch sehr verwerflich. Ja, klar. Du hast, du mit deinen 31 Jahren, du bist ein Mann von 31 Jahren und musst so viel Verantwortungsbewusstsein haben, dass du dich, wenn es denn so war, dass die 15-jährige Stieftochter dich angemacht hat, dass du das hättest eigentlich abwehren müssen. Und nur aufgrund einer sexuellen Geilheit, ich muss das jetzt so krass ausdrücken, sich auf sowas einzulassen und in so einer brisanten Familiensituation, du gefährdest ja damit die Beziehung zu deiner Lebensgefährtin eklatant und du machst unter Umständen auch die Beziehung zwischen Tochter und Mutter kaputt. Ja, und das ist ja genau das, was mich eigentlich jetzt erst beschäftigt. Wir haben eigentlich jetzt erst darüber Gedanken gemacht. Also du hast schon ein sehr schlechtes Gewissen deiner Partnerin gegenüber. Ja, im Moment schon und ich weiß ehrlich nicht, also die wollten also jetzt am Samstag wieder kommen. Was ich da mache. Was würde denn geschehen, wenn du jetzt dem Mädchen sagst, der Silke sagst, pass auf, ich glaube, wir haben ja ziemlich viel Mist gebaut. Lass uns schnell einen Strich drunter ziehen und wir legen den Mantel des Schweigens auch darum. Denn das verletzt die Mutter so sehr und das ist ja eigentlich nicht erklärbar. Was meinst du, wie sie reagiert? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß momentan überhaupt nicht, wie beide reagieren würden. Also das ist... Das ist klar. Wir bleiben jetzt erstmal bei. Ich weiß wirklich nicht, wie sie reagieren würde. Naja, aber du kannst es doch einschätzen. Ist sie jetzt so verliebt in dich, dass sie hysterisch wird und sagt, nein, ich will dich haben und ich kann nicht auf dich hier verzichten? Oder hältst du es für möglich, dass du auf sie einwirken kannst und sagst, und vielleicht mit dem Ziel, dass es wirklich dann beendet ist? Also ich denke mal, dass die Anfangsreaktion schon so sein wird, dass sie da so überreagiert und. Mhm. Hast du auch Angst vor Erpressung, dass sie dann sagt, dann sag ich's dir? Okay, das kann ich mir wieder weniger vorstellen. Also. Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden Frauen, also der Tochter und der Mutter? Ja, die verstehen sich auch super. Also, das ist also du musst natürlich jetzt so schnell wie möglich, Markus, die Notbremse ziehen. Ja, das ist es ja. Ne? Die erste Notbremsaktion ist, dass du nichts mehr machst mit der Stieftochter. So. Dann ist das mir klar, aber mir geht's nicht darum, wenn ich die Sache aufrechterhalten will, sehe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder. Was, wenn die Sache was? Aufrechterhalten will? Nee, wenn ich jetzt das Ganze also aufklären möchte, sehe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wirklich versuchen, es heimlich zu halten, pass auf, es ist vorbei und es geht nicht mehr und verheimlichen oder einfach offen und sagen, ist passiert. Und offensichtlich, wahrscheinlich wirst du dann mit, das bedeutet wahrscheinlich, dass du dann beide verloren hast. Ne? Aber das ist es halt. Das kann ich nicht einschätzen, wie deine Lebenspartnerin drauf ist, aber das zu verzeihen, dazu gehörte schon ein sehr großes Herz. Aber der erste Schritt ist es, zu unterlassen. Ja, klar. Der zweite Schritt ist, eingehend mit dem Mädchen zu reden. Dass du das beruhigt kriegst und dass du das überzeugt bekommst. Und dann mit dem Mädchen, die ist ja auch schon 16 Jahre, ist ja eine ganz junge Frau, zu überlegen, wie man sich verhält, ob man gar nichts sagt und ob du für dich eine Chance nochmal siehst, die Beziehung zu deiner Lebensgefährtin, oder ob du ganz klar einen Tisch machst und es ihr sagst und dann wahrscheinlich aber auch gehen musst. Ja, und das Reden mit ihr stelle ich mir halt im Moment recht schwer vor. Also ja, natürlich ist jetzt alles schwer, aber das hast du dir eingebrockt, Markus. Ist eben, ja. Da ist jetzt auch nichts zu jammern. Mhm. Genau das musst du jetzt machen, wie wir es gerade beschrieben haben. Mehr kann ich leider nicht sagen. Harte Sache, aber da musst du jetzt durch. 31 Jahre, hätte nicht passieren dürfen. Ist jetzt passiert, jetzt musst du halt sehen, wie du noch einigermaßen erhobenen Hauptes da rauskommst. Ne? Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, Markus. Alles klar, okay, danke. Tschüss. Meine Telefonnummer, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Gabi ist da. Gabi ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Gabi. Weswegen rufst du an? Und zwar habe ich Probleme mit meiner Mutter und mit meinem Freund auf Beiderseitigkeit und auf jeden Fall ist das ziemlich komplizierte Angelegenheit. Du hast Probleme mit Mutter und Freund? Genau. Mit deiner Mutter? Genau. Ja. Und zwar geht es darum, meine Mutter probiert ja meinen Freund Annäherungsversuche zu starten. Ich verstehe so schlecht. Was versucht die? Meine Mutter probiert ja meinen Freund Annäherungsversuche zu starten. Ach du lieber Gott, ist ja so ähnlich wie gerade, nur ein bisschen anders. Die Mutter macht sich an deinen Freund ran. Genau, so sieht's aus. Wie alt ist dein Freund? 23. Und die Mutter? 40. 40. Seit wann bemerkst du das, dass sie scharf auf ihn ist? Na, sie schreibt ihm heimlich Liebesbriefe und weiß ich nicht, das geht schon eine ganze Weile so. Die schreibt ihm heimlich Liebesbriefe? Genau. Hat das dein Freund dir erzählt? Nein, die habe ich auch schon so gefunden. Wie findet man die? Und wo? Ja, zum Beispiel, wenn sie ihm sie einfach so gibt vor meiner Nase oder so. Also es ist schon, weiß ich nicht, der pure Wahnsinn. Wieso offensichtlich macht sie das? Also vor deiner Nase gibt sie ihm einen Liebesbrief? Ja, am Anfang war es ja noch heimlich und dann hat er mir das dann irgendwann doch gesagt. Ja, und hinterher habe ich das halt gesehen. Du hast es gesehen? Hast du auch schon mal in die Briefe reingeguckt, was sie so schreibt? Ja, so halt, dass sie ihn liebt und weiß ich nicht, dass sie ganz gerne mit ihm Sex haben möchte und so. Also es ist schon knallhart. Aber dein Freund geht dir gegenüber damit ganz offen um. Er sagt, erzählt dir das alles, oder? Genau. Also das ist schon gut so, dass er es tut. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Fast ein Jahr. Ein Jahr. Und wie lange läuft das jetzt mit deiner Mutter? Knapp ein halbes Jahr. Knapp ein halbes Jahr. Das hast du, glaube ich, am Anfang gerade auch gesagt. Mhm. Hast du denn deine Mutter da schon mal zur Rechenschaft geschickt? Ja, das habe ich damals getan. Und auf jeden Fall, wir sind dann bloß noch im Streit auseinander gegangen. Und deshalb haben wir auch schon 3 Monate lang keinen Kontakt mehr miteinander. Ach, ihr wohnt nicht mehr zusammen? Nein. Nein. Wie ist denn, wie kommt denn überhaupt dann deine Mutter in Kontakt mit deinem Freund, wenn du nicht bei deiner Mutter wohnst? Also das ist so, also jetzt im Moment gar nicht mehr. Mhm. Vorher war es ja noch so gewesen, da sind wir noch öfters hingegangen, oder er auch öfters, mhm, um ihr zu besuchen oder so. Und naja, irgendwann hat sie dann halt immer weiter damit gemacht. Dann habe ich auch mit ihr ernsthaft gesprochen und dann ist halt der ganze Kontakt abgebrochen. Du hast ernsthaft gesprochen und es gab Streit. Genau. Wie hat sie sich denn da versucht zu verteidigen? Eigentlich kann man sich doch da gar nicht verteidigen. Na, wie hat sie es versucht? Na, sie hat halt Andeutungen gemacht, ja, er muss doch alleine wissen, was er will. Und ich, naja, er will halt mal nichts von dir und so. Und da weiß ich nicht. Mhm. Sie hat einfach nicht aufgegeben. Wie ist denn sein Standpunkt? Ist sein Standpunkt wirklich ganz klar, dass er sagt, ich will von ihr nichts, von der Mutter? Das ist ganz klar, auf jeden Fall. Wie reagiert er auf solche Avancen, auf die Briefe und so etwas? Naja, wie soll er darauf reagieren? Er fühlt sich schon irgendwo geschmeichelt. Welcher Mann tut das heutzutage nicht, sage ich mal so. Naja. Bloß also, irgendwo lässt er es dann liegen. Also er sagt dann auch, er hat ja auch schon selber zu ihr gesagt, dass er nichts mehr von ihr wissen will. Also wissen schon, bloß halt nicht auf der Art, wie sie es denkt. Ja, na gut, du sagst, er fühlt sich geschmeichelt, aber eigentlich ist das ja auch eine große Beleidigung eurer Liebe. Und das ist mit seiner Schmeichelei ja nicht zurecht, nicht zu entschuldigen. Hat er ihr denn wirklich ganz klar, mir erschien das gerade so ein bisschen unklar, so ganz radikal gesagt, lassen Sie mich bitte in Ruhe, ich möchte mit Ihnen in dieser Form keine Beziehung haben? Ja, also das hat er ihr schon gesagt, sonst weiß ich nicht. Ja, sie verstehen sich jetzt auch gar nicht mehr so gut miteinander und ich ja selber mit ihr auch nicht mehr. Also es gab so richtig tierischen Stress zu Hause und mhm, weiß ich nicht. Wie ist denn so der Stand der Dinge der letzten Wochen? Hat sie nochmal etwas unternommen, um an ihn ranzukommen? Nein, jetzt gar nicht mehr. Sie hat einfach nur den Kontakt abgebrochen. Zu ihm auch? Zu ihm auch. Ja, das ist die Sache doch geregelt, oder? Nein, für mich ja halt nicht, weil ich habe ja halt auch keinen Kontakt mehr mit ihr. Ist dieser Kontakt inzwischen dir und deiner Mutter deshalb kaputt gegangen, wegen dieser Geschichte? Genau. Ach so. Und vorher war der einigermaßen in Ordnung? Vorher war er einigermaßen in Ordnung. Mhm. Das ist natürlich jetzt bitter. Du hast den Kontakt zu deiner Mutter verloren, ne? Dadurch. Genau, so sieht's aus. Stimmt dich das sehr traurig? Ja, also traurig irgendwo schon, weil es ist irgendwo meine eigene Mutter und weiß ich nicht, sie hat mich irgendwo großgezogen und aber deshalb irgendwo dadurch kaputt geht, da weiß ich nicht, ist schon ziemlich traurig. Ja, aber traurig will ich ja sagen, Gabi, ist auch, dass die eigene Mutter so etwas tut. Das tut ja man doch nicht als Mutter. Selbst wenn die Mutter deinen Freund süß und schnuckelig findet, muss man sich doch so im Griff haben, da soll sie sich woanders einen jungen Mann suchen, aber doch nicht deinen Freund versuchen, dir auszuspannen, der eigenen Tochter. Was ist denn das für eine Art? Ja, das stimmt auch schon wieder, aber ich sag immer, da wo die Liebe hinfällt, da fällt sie nun mal hin. Das weiß ich nicht, wenn er nichts von ihr will, weiß ich nicht, und dann muss es ihr schon klar werden. Ich glaube, man kann auch ganz schön in Liebesdingen das Seinige dazu tun oder das Seinige lassen. Da kann man sich auch reinsteigern oder man kann auch sich disziplinieren und sagen, nee, komm, da lässt du erstmal die Finger von, auch wenn du jemanden sehr süß findest. So, und das ist eine Frau von 40 Jahren, die ist kein junges Mädchen mehr von 16 oder so, die vielleicht ganz liebestoll irgendjemanden süß findet und weiß ich was. Also ja, ich finde, die Schuld trifft sehr deine Mutter und schade, dass ich mit deiner Mutter nicht reden könnte mit der, der würde ich gerne den Kopf waschen. Also wichtig ist ja jetzt erstmal, finde ich, dass eure Beziehung nicht gestört ist im Moment dadurch. Das ist so. Ja, das schon, aber irgendwo, weiß ich nicht, würde ich schon wieder mit ihr den Kontakt aufnehmen. Mhm. Irgendwo habe ich dann auch wieder Angst, dass es dann wieder so weit kommt und so. Mhm. Ich finde, eigentlich müsste sie so Frau genug sein und den Kontakt zu dir wieder suchen. Weil sie hat den Fehler gemacht. Offensichtlich sucht sie den Kontakt zu dir nicht. Nein, also nein, das tut sie echt nicht. Mhm. Da würde ich, so traurig und so schwer dir das sicher, so traurig das ist und so schwer dir das auch fällt, Gabi, erstmal auch noch schweigen und die Sendepause so bestehen lassen, wie sie ist. Und noch Zeit vergehen lassen, meine ich. Und vielleicht in einem weiteren halben Jahr oder in einigen Monaten würde ich mal versuchen, einen vorsichtigen Kontakt aufzubauen, indem du ihr einen Brief schreibst. Man kann, glaube ich, sowas ganz gut in Form eines Briefes machen. Aber erstmal würde ich jetzt noch zurückgehen. Eigentlich müsste sie diesen Schritt tun, finde ich. Ja, das stimmt auch schon wieder. Also normalerweise schon. Bist du, ich muss jetzt nochmal fragen, weil mir das gerade nicht so ganz überzeugend war. Du bist dir deines Freundes ganz sicher? Ganz sicher. Du bist ganz sicher, dass da nicht irgendwas heimlich läuft zwischen den beiden? Da bin ich mir 100% sicher. Gut, das ist ja dann schon mal ein Wort. Also ich finde es traurig, für das Verhalten deiner Mutter. Ich würde mich an deiner Stelle erstmal noch ein bisschen zurückhalten. Mhm. In der Hoffnung, dass sie vielleicht zur Besinnung kommt und sich bei dir meldet. Aber dann, nach einigen Monaten, mach es ruhig. Wenn dir der Sinn danach steht, versuch den Kontakt wieder aufzubauen. Vielleicht könnt ihr ja auch miteinander reden, vielleicht kann man das ja irgendwie klären. Vielleicht kann sie sich dir ja auch erklären. Das hat sie ja bisher nicht getan. Alles Gute, alles Liebe, Gabi. Okay, danke. Ich hätte mal noch eine Frage. Ja, bitte. Könnte ich dann noch Autogrammkarten so geschickt haben? Ja, pass auf, das kannst du jetzt, du kriegst welche, indem du gleich auflegst und wir rufen dich nochmal an wegen der Adresse. Alle anderen, die Autogrammkarten haben möchten, bitte ich am Tage unsere Nummer hier anzurufen, die 0800 5678 111 und da gibt es dann Karten. Okay? Ja, und übrigens finde ich das ganz, ganz toll, also, dass der Menschen so anrufen können und ihre Probleme so erzählen können. Also sowas müsste es ruhig mal öfters geben. Ich danke dir. Okay. Alles Gute, Gabi. Tschüss. Tschüss. Morgen haben wir übrigens das Thema, das kann ich nicht verzeihen. Das passt ja vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was wir gerade gehört haben. Also morgen heißt unsere Themensendung die ganze Stunde über, das kann ich nicht verzeihen. Gibt es in eurem Leben Vorfälle, von denen ihr sagt, das kann ich dieser Person oder den Personen, die mir das angetan haben, ich kann denen das nicht verzeihen. Das ist so schlimm und so schwerwiegend für mein Leben gewesen. Ich habe da heute immer noch mit zu kämpfen, das kann ich nicht verzeihen. Das ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Sheila. Stimmt das? Sheila. Sheila. Sheila, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Es geht eigentlich mehr um das Thema, was gestern in den USA passiert ist. Aber ich habe halt auch persönlich bin ich davon betroffen. Inwiefern bist du persönlich betroffen? Ja, betroffen kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich mache mir halt Sorgen um meinen Mann und um meine Tochter. Sind die in New York zurzeit? Die sind vor 3 Wochen in Urlaub gefahren. Eigentlich wollte ich mitfahren, aber es kam eben was dazwischen, wegen meiner Schwester. Aber das ist jetzt egal. Und auf jeden Fall sind sie dann alleine geflogen zu meiner Bekannten nach Florida. Und waren da auch und haben sich eben schön Urlaub gemacht. Und wir haben so 1-2 Mal die Woche telefoniert, einfach nur, wie es meiner kleinen Tochter geht. Und um zu wissen, wie es ist einfach. Also immer nur kurze Telefonate. Und am Montag habe ich das letzte Mal mit meinem Mann telefoniert und dann war eben der Kontakt weg, also war halt der letzte Anruf. Und ich habe dann versucht, immer auf Handy zu telefonieren. Am Montag war das? Am Montag, Montag, ja. Ist das Unglück ja noch nicht passiert? Nee, und am Montag war halt dann schon auf dem Handy, auf Englisch eben, dass das halt keine Verbindung ist und da habe ich mir noch nichts bei gedacht und dann habe ich meine Bekannte in Florida angerufen. Ja, und sie hat gesagt, weil mein Mann, der kommt in der Nähe von Mazedonien eigentlich, ist aber schon 10 Jahre in Deutschland und er hat in Manhattan einen Landsmann, den er von der Schule her kennt. Und das ist eben ihm eingefallen, dass er den mal besuchen wollte und irgendwie haben die telefoniert und dann sind sie eben dahin geflogen. Und er wollte dann von da aus nach Hause fliegen. Das heißt, er war am Montag, war er schon in Manhattan? Ja, da ist er rübergeflogen, genau. Mit deiner Tochter? Mit meiner Tochter, ja. Und dann hat sich auch von meiner Bekannten in Florida verabschiedet eben, weil er ja dann nach Deutschland wieder zurückfliegen wollte. Er wollte von New York aus dann direkt hierher kommen. Genau, er wollte 2 Tage bleiben, einfach Hallo sagen, die kennen sich eben von der Schule her. Jetzt bist du in Hochsorge, dass dein Mann irgendwie... Ja, also es ist so gemischte Gefühle einfach. Du hast noch nichts gehört von ihm, gar nichts? Nein, und ich versuche es auch im Handy. Ich habe auch mit meiner Freundin in Florida dann telefoniert und sie versucht auch alles Mögliche. Weißt du denn, wo dieser Freund in Manhattan wohnt? In welchem, nein, weißt du eben gar nicht. Also, und eben meine Freundin weiß es auch nicht, weil die haben auch, also er hat von seinem Handy aus den Freund eben angerufen und eben auf seiner Landsprache mit ihm gesprochen und da hat sie auch nichts verstanden, was sie jetzt genau ausgemacht haben, wo sie sich treffen oder wie das auch immer ist. Gibt es denn nicht noch andere Verbindungen? Hast du hier nicht noch Freunde, die wiederum diesen Freund auch kennen? Nein, eben nicht. Also die haben sich ja schon ewig lange nicht mehr gesehen. Und ich kenne diesen Bekannten, den wo er besuchen wollte, kenne ich aus Erzählungen. Also einfach, was er mir damals erzählt hat, was sie in der Schule gemacht hat. Deine Kleine ist wie alt? 2,5. 2,5. Ich wundere mich, dass du noch so ruhig bist. Nein, das ist nur... ich bin ein Mensch, ich kann meine Gefühle nicht zulassen. Das ist natürlich, wenn ich auflege und so, dann werde ich schon wieder weinen. Wie hast du die letzte Nacht verbracht? Ja, gar nicht. Also ich habe auch nicht geschlafen und ich habe halt dann immer rumgezappt im Fernseher und habe mir die Bilder angeschaut und das war schon Horror. Aber Also es ist immer so diese Hoffnung und doch wieder dieses Entsetzen dann. Mhm. Und du bist so hilflos, weil du niemanden hast, außer dieser Freundin in Florida, die nur auch nichts weiß. Du hast niemanden sonst irgendwie in New York oder der dir irgendeinen Kontakt herstellen könnte, gar nichts. Die sind völlig die Hände gebunden. Ja, genau. Also ich kann halt einfach nur... Wie ist denn dein Mann so drauf? Kapiert der, wenn so eine Notsituation entstanden ist, dass du dir große Sorgen machst und dass er eigentlich ganz schnell telefonieren würde? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also das auf jeden Fall, aber ich denke auch, also er ist halt auch so, dass er zuerst auf unsere Tochter auch schaut, also oder auf sich und dass einfach da alles gut geht und wenn es wirklich auch wäre, zu helfen oder so. Also er, klar, kommt er dann schon den Gedanken, mich auch anzurufen oder so, aber ich denke, dass das erst später kommt dann. Mhm. Also wenn es wirklich so wäre, dass sie dabei gewesen wären oder dann ist ja auch ein Riesenschock, denke ich mal. Also ich kann es mir einfach nur so vorstellen und das rede ich mir halt auch immer ein. Ja. Hast du denn irgendetwas unternommen? Es gibt ja, glaube ich, so Hotlines auch vom, ich glaube, vom Auswärtigen Amt und ich weiß nicht, wo... Ich habe schon angerufen, aber die können mir eben auch nicht groß weiterhelfen. Mhm. Also, weil das sind ja... ich sage jetzt mal Massen an Menschen, die wo auch da anrufen und die können einen halt immer nur beruhigen auch, also und eben immer diese Hoffnung nicht aufzugeben. Hast du denn dort, wo du angerufen hast, auch die Personalien durchgegeben, wie dein Mann heißt? Ja, und das hast du alles. Ja, das habe ich schon, aber das ist halt immer wie wenn die Blutspenden gehen, das ist halt eine riesen Warteschlange. Natürlich, und man kann halt nur warten, also und hoffen eben und beten wahrscheinlich. Du hast denn die ganze Nacht nicht schlafen können, verständlicherweise, und heute den ganzen Tag wahrscheinlich irgendwo Fernsehen geguckt. Ja, und ich habe auch gestern deine Sendung schon gesehen und dann waren eben auch Kollegen, glaube ich, von dir da und da habe ich halt dann auch richtig weinen müssen, weil einfach diese Freude, da merkt man einfach erst, wie glücklich man wieder ist, wenn man den hört und erlebt und wie er auch erzählt hat, er hat das alles mitbekommen und ist mit dem Schiff dann noch rüber und so und das sind halt, also er ist wirklich einfach ganz glücklicherweise dem Leben oder dem Tod entkommen einfach. Ja. Und da, also ich lerne halt auch jetzt gerade wieder das Leben einfach schätzen. Mhm. Und also so banale Sachen wie, was weiß ich, so Kleinigkeiten, die sind mir einfach total unwichtig, was normal im Alltag dann total wichtig ist. Natürlich. Du bangst jetzt um das Leben deines Kindes und deines Mannes. Ja, also das ist halt dieses Schlimme, auch weil wenn mein Mann alleine geflogen wäre oder alleine unterwegs wäre, dann wüsste ich, er würde sich schon irgendwie zu helfen wissen. Mhm. Also, aber es geht halt um meine Tochter. Also mir mehr, also das ist nicht zu falsch zu verstehen, aber mir mehr um meine kleine Tochter als jetzt um meinen Mann, mache ich mir Sorgen. Mhm. Natürlich um beide. Kann man ja vielleicht die Hoffnung haben, dass er in einem Bezirk im Moment ist, wo es immer noch keine Telefonleitung gibt. Wo es vielleicht... Das rede ich mir auch immer ein. Also auch um mich zu beruhigen. Sonst Teile von Manhattan, da wo es am schlimmsten war, also die sind ja auch abgesperrt. Vielleicht können die Leute, die dort drin sind, auch gar nicht einfach so raus. Ja. Es gibt schon noch Erklärungen. Also es ist ja nur erstmal ein Tag herum. Ja, natürlich, das sage ich mir auch immer wieder, weil sonst würde ich ja verrückt werden. Das ist schon immer wichtig. Also, aber ich habe dann auch mit einer älteren Bekannten gesprochen und also wenn sie so Sachen im Fernsehen sieht, die ist jetzt 60 Jahre alt und die kriegt dann auch Panik einfach. Also schon alleine wegen meiner Familie jetzt, aber auch wie es enden wird einfach. Ist die Kleine dein einziges Kind? Ja, das einzige. Bist du nicht so unruhig, beispielsweise jetzt dieses Telefonat zu führen, weil du die Telefonleitung blockierst? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ich habe hier auch noch Handy und wenn es ist, also er wird immer nur auf dem Handy anrufen. Also das nicht, aber ich bin allgemein unruhig. Aber natürlich. Verständlicherweise, es wäre jeder von uns in deiner Situation. Sheila, ich bin natürlich völlig, völlig hilflos und ich kann dir auch nichts sagen, außer der Mutmaßung, die ich gerade so formuliert habe, dass es vielleicht in so einem Katastrophenfall wirklich Konstellationen gibt, dass man ein, zwei Tage sich nicht melden kann. Ja. Das kann ja sein. Und daraus kann man ja auch Hoffnung schöpfen, dass das doch alles in Ordnung ist. Er vielleicht nur in einer komplizierten Lage im Moment ist. Ja. Und die Telefonleitung irgendwie nicht gehen und weiß ich was alles. Ja. Nein, ich werde einfach beten und es wird sich schon zum Guten wenden, denke ich. Aber es sind einfach kranke Menschen einfach, die so etwas anstellen. Ja, das ist immer, immer noch besonders spürbar, wenn man direkt betroffen ist? Ja, natürlich. Oder wenn man jetzt durch dich auch solche Geschichten hört oder gestern durch meinen Mitarbeiter, den Tim, wenn man so eine direkte Nähe zu einem solchen Unglück auch bekommt. Ja. Liebe Sheila, ich wünsche dir jetzt und 100.000 andere Menschen auch, die jetzt zugehört haben und zugeschaut haben, dass dein kleines Mädchen und dein Mann wohlauf sind. Ja. Und dass die sich bald melden. Und ich würde alles drum geben, wenn wir vielleicht in ein paar Tagen nochmal reden könnten und du sagst, so und so war's und er hat sich gemeldet und es hat sich so aufgeklärt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall melden. Das wäre wunderbar. Das wäre wirklich wunderbar. Okay. Wir drücken ganz, ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Wirklich. Und schönen Abend noch. Dankeschön. Morgen. Alles Gute. Tschüss. Wir haben 31 und 23 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 13 Sekunden ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Und wenn ihr euch heute Nacht mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Ich mache jetzt schon mal aufmerksam auf unser Thema morgen. Morgen haben wir ein festes Thema die ganze Sendung über und das Thema heißt, das kann ich nicht verzeihen. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr der Person oder den Personen, die euch das angetan haben oder die euch das angetan hat, nicht verzeihen könnt, dann werdet ihr der richtige Gesprächspartner morgen für mich. Heute offene Telefon-Talkshow für alle eure Themen, die euch interessieren, euch bewegen, 0800 5678 111. Und die nächste Anruferin ist die Petra. Petra ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Petra, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine persönliche Frage an dich, die auch das Amerika-Problem betrifft. Mhm. Und zwar geht es einfach darum, dass ich habe gestern auch deine Sendung gesehen und ich habe ja gesehen, dass sowohl du als auch alle anderen deiner Gesprächspartner eine sehr gemäßigte Linie gefahren sind gegenüber den Attentätern. Und ich würde gerne von dir persönlich wissen... Eine gemäßigte Linie, wie meinst du das? Eine gemäßigte Linie, so nach dem Motto, keep cool und man soll Gleiches nicht mit Gleichem vergelten und bla bla bla. Eben diese auf dieser Schiene, während ich jetzt persönlich eine ganz andere Meinung vertrete. Ich glaube nicht, dass das die Leute gestern so gesagt haben und so habe ich es auch nicht gesagt. Nee, so ähnlich schon. Ich habe nur gesagt, dass ich hoffe, dass der amerikanische Präsident besonnen vorgeht. Eben, genau, ja. Und das wollen wir ja wohl alle, oder? Ja, solange die Attentäter nicht fest sind, für mich persönlich ja. Okay, dann sag mal, wie du siehst. Nee, ich wollte dich eigentlich was fragen. Ach so, aber genau. Würdest du diese besonnene Linie auch dann beibehalten wollen, wenn einer deiner Bekannten dabei ums Leben gekommen wäre? Das sage ich aus dieser jetzigen Distanz heraus absolut ja. Und ich hoffe, dass ich das dann auch sagen würde, weil nur besonnen kriegt man die Täter. Und nur mit Besonnenheit schafft man es, die Leute auszuschalten, die dafür verantwortlich sind. Nicht, indem man wild um sich schießt oder wild irgendwelche Städte jetzt bombardiert. Das meine ich mit Besonnenheit. Besonnenheit heißt nicht milde. Das meine ich damit auf keinen Fall. Ja, dann haben wir uns vielleicht auch missverstanden gestern. Ja, also das mag schon sein, aber weil der... Ich bin dafür, dass mit aller Härte gegen solche Leute vorgegangen wird. Da müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren. Überhaupt nicht. Gut, also dann sind wir uns wohl ziemlich einig. Ja, also dann war das ein Missverständnis. Ich habe das Ganze relativ wohl dann missverstanden. Ich habe eigentlich gedacht, man sollte da diskutieren und sich an den grünen Tisch setzen und so weiter und so fort. Es ist also keine Lösung, mit der man bei diesen Leuten weiterkommt. Das sehe ich in dem Fall auch so, ja. Ich denke mal, es sind Leute, die Gewalt ist die einzige Sprache, die sie verstehen und diese Sprache verstehen sie sehr gut. Und insofern denke ich, dass man damit auch antworten muss. Ich lebe unter der Maxime, wer um Schläge bettelt, der soll sie auch bekommen. Ja, nur das Problem ist, Petra, man muss erstmal wissen, wen man schlagen will. Richtig, das ist das Problem. Das ist das Ding. Es ist ja immer noch nicht klar, wer nun wirklich dahinter steckt. Richtig, aber ich denke mal, in dem Moment, wo der Verantwortliche da ist, also der wirklich also nach dem Gesetz steht, dann muss leider Gottes eben auch, meiner Meinung nach, das ganze Volk, und sei es jetzt nun mal eben Afghanistan, meinetwegen, ja, weil sie eben auch diesen Terroristen Unterschlupf geboten haben, muss eben mit darunter leiden, genau wie diese Zehntausende von Amerikanern jetzt haben mit darunter leiden müssen. Und also man muss aber sagen, dass das Volk von Afghanistan nicht den Unterschlupf gebietet, sondern richtig, das Regime dort. Das Volk wenn es denn so ist. Auch nicht denn George Bush. Gut, also wissen wir noch gar nicht, ob es um den... Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Genau. Also das wäre jetzt zum Beispiel Afghanistan. Genau. Wobei es natürlich immer schlimm ist, wenn man sich vorstellt, dass wieder unschuldige Menschen leiden müssen. Aber wenn ich mir im Fernsehen diese Bilder anschaue, von den Kindern, die jubeln, das sind die Bin Ladens von morgen. Natürlich. Ja, aber natürlich wir wissen, wenn man jetzt blind irgendwo reinschießt, wissen wir nicht, wie viel mehr noch wir halt demnächst davon haben werden. Ne? Nee, aber ich denke mir mal, diese gemäßigte Linie, die Europa und die Deutschland ja insbesondere fährt, ja, immer dieses Reden, Reden, Reden, ja, das ist kein Reden, um irgendwas zu erreichen, sondern das ist ein Zeitgewinn für den Gegner. Okay. Also wir haben uns dennoch ein bisschen falsch verstanden gestern. Das wohl doch ein Missverständnis. Also ich habe ja wohl gedacht, dass du das wohl etwas sehr besonnen und ganz ruhig angehen und nicht natürlich nicht wild um sich ballern, aber ich denke trotzdem mit einer sehr großen Härte gegen die Verantwortlichen. Und so, auch. Und da sind wir beide uns völlig einig und sind Schulterschluss stehen wir nebeneinander. Okidoki, Domian. Danke für den Anruf. Ich danke dir Tschüss, auch. Petra. Schönen Abend noch. Tschüss. Ja. Jetzt habe ich Michael dran. Michael ist 33. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Dein Thema? Ja, Angst vor Krieg. Angst vor Krieg? Ja. Vor was für einem Krieg? Ja, die Gewaltspirale, dass die sich hochdreht. Wenn jetzt zum Beispiel die USA Afghanistan angreifen würden, wenn der Herr Bin Laden an der Geschichte von gestern schuld ist, dass Pakistan sich zum Beispiel einmischt und dass es im Endeffekt zu einem Weltkrieg kommt. Ja, aber ich glaube, dass man auch wirklich jetzt sehr vorsichtig sein muss und sehr wirklich da auch jetzt nicht zu sehr in Spekulieren gerät, um nicht zu große Sorgen zu schüren. So weit ist es alles noch gar nicht. Ich sorge mich auch. Aber ich glaube, dass man diese ganzen Spielereien erstmal auf jeden Fall runterfahren muss, um nicht zu sehr die Ängste bei den Menschen voranzutreiben. Mhm. Ob da nun Pakistan sich dann einbezieht, ist auch noch sehr fraglich. Und ob Amerika es überhaupt macht in Afghanistan, ist auch alles noch ganz offen. Mhm. Ich finde, dass man da jetzt sich ein bisschen auch bremsen sollte in der großen Sorge, die Menschen so umtreibt. Ja, also ich komme ja aus Berlin und in Berlin ist ja auch, dann werden einige Häuser sind gesperrt. Ja. Man kann also an manche Sachen überhaupt nicht ran. Ja. Buslinien fahren zum Beispiel nicht. Ja, ihr in Berlin bekommt das noch viel mehr mit als wir in Köln, das stimmt. Ja. Ich glaube, in Frankfurt ist es auch ziemlich heftig, weil es die Hochhäuser gibt, weil es die amerikanische Präsenz in Frankfurt ist. Ja. Ja, ich habe einen Bekannten in Schweinfurt, da werden auch die Wohnhäuser, das wird alles geschützt mit Panzern. Und ich habe mich also mit Leuten unterhalten da. Das muss die Hölle sein, auch für die Familien da. Mhm. Und der Schieler, da wünsche ich echt alles Gute, ne? dass der noch anruft, der gute Mann. Der was? Die Schieler, die... Ach so, ja, absolut, das wünschen wir wirklich, ja. Also, ich verstehe, dass natürlich alle Leute Sorgen haben, aber ich finde, man muss sich da auch ein bisschen abbremsen. Das macht man sich selbst verrückt und auch die Umwelt verrückt, indem man die ganzen Szenarien so an die Wand malt. Ich halte nicht viel von dem amerikanischen Präsidenten, aber ich hoffe, dass sehr viele kluge Köpfe dennoch um ihn herum sind, die eine Linie fahren, die Verantwortung zeigt für die Welt auch. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Das hoffe ich auch, ja. Lieber Michael, das war deine Meinungsäußerung, Gefühlsäußerung zu der Situation im Moment. Ja. Alles Gute, alles Gute. Okay. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Jetzt höre ich nichts mehr. Ja, jetzt geht es weiter mit Susan, 34. Hallo. Hallo Susan oder Susan? Susan. Susan, bist du Amerikanerin? Ja. Dann ist es richtig mit Susan. Und das ist auch dasselbe Thema, wegen das ich angerufen habe. Wo lebst du, Susan? Ich bin in Deutschland. Ja, wo genau? Im Süden. Im Süden von Deutschland. Lebst du schon lange hier? Ja, ein paar Jahre. Mhm. Hast du verwandtschaftliche Verbindungen nach New York oder Bekannte? Nein, also es ist zum Glück niemand von meiner Familie betroffen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich ein wahnsinniger Schock, was gestern passiert ist. Wie hast du das gestern wahrgenommen und aufgenommen? Also ich habe es erfahren, ich bin nach Hause gekommen und habe Fernsehen eingeschaltet und es war noch normales Programm. Und nach 5 Minuten oder so wurde das unterbrochen und es kam diese Sondersendung mit den, wo man sofort diese brennenden Türme gesehen hat. Und ich habe gerade schon zu deiner Mitarbeiterin gesagt, was mich noch viel mehr schockiert hat, als dass jetzt hier diese Symbole getroffen worden sind, das ist diese schreckliche, menschenverachtende Idee, ein normales Passagierflugzeug mit unschuldigen, unbeteiligten Leuten zu kapern und als Waffe zu benutzen. Es hat ja schon mal einen Anschlag gegeben auf World Trade Center mit einer Bombe. Aber das fand ich so ganz furchtbar an dieser Sache, mit dem, dass man das Flugzeug genommen hat. Und im Endeffekt, es kann ja nicht auf ewige Zeit alle Flughäfen geschlossen bleiben. Es dauert ein paar Tage, dann wird der Flugverkehr wieder aufgenommen und es gibt eigentlich keine Sicherheit irgendwo auf der Welt, dass nicht in 5 Tagen das nächste kommt. Wenn die, was weiß ich, ein Flugzeug nehmen von Südamerika, wo vielleicht die Sicherheitsvorkehrungen auch nicht so toll sind, auch wenn jetzt in Amerika selber besser aufgepasst wird, es gibt keine Garantie, dass nicht von irgendwo anders her. Das ist das Schlimme. Und das ist das Pulverfass wirklich, auf dem wir alle sitzen, dass es in diesen Bereichen gegen diesen Guerillakrieg, sage ich mal, der Partisanenkrieg, das Terroristenkrieg, wenn man es so nennen will, gar keine richtigen Schutzmaßnahmen gibt, keine wirklichen. Heute Abend sagte der Vertreter der deutschen Pilotenvereinigung in der ARD oder im ZDF, weiß ich nicht, dass überlegt wird, dass, wie nennt man das vorne, wo die Piloten sind, das Cockpit zu verpanzern in den Flugzeugen. Dass eine Panzertür vorkommt, dass da gar niemand reingelangen kann. Das sind so Überlegungen im Moment, um das noch sicherer zu machen. Aber er sagte auch nochmal, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit beim Fliegen. Ja, aber, ja gut, man weiß nicht. Also es gibt vielleicht, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, es war ja eine Maschine, die in Pennsylvania abgestürzt ist, wo man natürlich jetzt noch nicht weiß, was dort konkret passiert ist. Genau. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, es gibt keine Anzeichen, dass es abgeschossen worden ist. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass der Pilot in der Situation gesagt hat, vielleicht. Ich bin sowieso tot. Und bevor ich noch, was weiß ich, wie viele Leute mitreise, fliege ich in den Boden rein. Vielleicht. Und mach damit Schluss. Also es ist natürlich immer der menschliche Faktor. Man muss sich auch mal die Situation vorstellen, wenn so etwas nochmal passieren würde und man wüsste Bescheid, so etwas ist geplant. Ich möchte nicht der Befehlsgeber sein, der dann sagt, wir schießen dieses Flugzeug vorsorglich ab. Das würde aber sicher gemacht werden. Das würde sicher gemacht werden. Also aber bevor das in ein Haus kracht, wo 50.000 Leute arbeiten. Aber wie schrecklich alles. Natürlich, ne? Natürlich, keine Frage. Aber schrecklich ist der das die Idee gehabt hat, das zu entführen und das zu machen. Ja, wenn jemand zur Verteidigung, das ist natürlich eine schlimme Entscheidung. Aber wir lernen eigentlich Abwägung des Schadens. Letztendlich lernen wir daraus, das, was wir alle ja schon wissen, das klingt jetzt pathetisch, aber so ist es ja. Der Mensch ist eben auch böse. Und das Böse gab es immer in der Menschheitsgeschichte. In den schlimmsten Ausuferungen. Und es gibt nichts, was so schlimm ist, dass es nicht einer sich ausdenkt. So ist es. Und so macht. So ist es. Und es gibt immer wieder Steigerungen und neue Facetten davon. Du bist Amerikanerin. Ja. Was denkst du denn? Ich habe ja gerade mit dem Michael darüber geredet. Was soll deine Regierung, dein Präsident, was sollen die machen jetzt? Also ich muss sagen, ich bin kein Fan von Bush. Ich habe ihn nicht gewählt. Aber trotzdem bin ich auch der Ansicht, dass man hart durchgreifen muss. Also ich habe, das muss ich dazu sagen, ich habe die Sendung gestern gesehen. Ich habe es so ähnlich wie die vorletzte Anruferin auch ein bisschen falsch verstanden, was die Leute gesagt haben. Ich glaube nicht, dass man mit jemand wie, nehmen wir jetzt an, das war der Bin Laden, der dahinter steckt, ich weiß es nicht. aber sagen wir die Person, die dahinter steckt. Mhm. Ich glaube nicht, dass man mit so jemandem diplomatisch verhandeln kann. Susan, ich glaube, da ist aber wirklich ein völliges Missverständnis. Ja. Das hat niemand gestern gesagt, dass man mit solchen Leuten verhandeln soll. Ich habe es auch so verstanden, dass ihr wohl gesagt habt, das Besonnen und so, dass ihr meint, man soll sich da jetzt mit dem an einen Tisch setzen. Aber nein. Das glaube ich nicht, dass das geht. Besonnen heißt rausbekommen, wer es ist. Das ist klar. Und dann hart vorgehen. Weil das bringt ja auch nichts, wenn die falsche... Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Dass aber dass nur man der diese Leute erwischen muss und hart bestrafen muss. Mhm. Und ich würde durchaus so weit gehen und sagen, die muss man hinrichten. Mhm. Ich bin so nicht für die Todesstrafe bei normalen, in Anführungszeichen, Verbrecher. Mhm. Aber bei solchen Leuten schon allein deshalb, weil in dem Moment, wo sie einen gefangen nehmen... Und der sitzt im Gefängnis, wird vielleicht verurteilt zu 20, 30 Jahre Haft oder lebenslänglicher Haft. Es wird immer wieder Kumpane draußen geben, die versuchen, den freizupressen. Ja. Und deswegen muss man solche Leute hinrichten. Siehst du in der Politik Amerikas, du als amerikanische Staatsbürgerin, siehst du auch Defizite, dass du sagst, wir haben auch Fehler gemacht, die vielleicht ein Eskalieren einer solchen Gewalt hätten unterbinden können? Siehst du das? Also, es ist schwierig. Ich muss sagen, es gibt ja immer diese Kritik mit der Weltpolizei. Mhm. Aber wenn man oft sieht, in was für Länder da eingegriffen worden ist, dann kann man auch wieder verstehen. Es gibt dann auch wieder immer da Leute. Ich gebe dir mal ein ganz anderes Beispiel, was jetzt näher an Deutschland ist. Mhm. Was wäre gewesen, wenn die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg gesagt hätten, was interessiert uns Deutschland, werdet mit eurem Hitler glücklich. Das sage ich gerade auch immer den Leuten bei uns im Deutschen Bundestag, die gegen die Militäreinsätze der Bundeswehr sind. Die immer davon reden, man kann nicht alles militärisch lösen. Dann sage ich denen auch, man konnte nur militärisch lösen, dass man beispielsweise das Nazi-Regime... Die wären nie freiwillig, so ist es genau. Hitler wäre nie freiwillig abgedankt genau, und so hätte es, gesagt, ja okay, ich sehe ein, dass das scheiße war. Was ich gemacht habe, ich trete jetzt zurück und gehe in Rente. Das sage ich auch. Aber auf der anderen Seite sage ich auch, die Amerikaner hätten nicht dieses große, große Unglück verursachen dürfen und die Atombomben auf Japan werfen dürfen. Das ist ein unglaubliches Unglück, was die Amerikaner angerichtet haben. Das ist natürlich nun schon sehr lange her. Naja gut, aber man sieht halt die Geschichte. Die Nazi-Zeit ist auch schon sehr lange her. Aber sowas bleibt natürlich so im Weltgedächtnis auch hängen, ne? dass solche Sachen so überreagiert wurden. Klar, ich würde auch jetzt nicht eine Atombombe auf Afghanistan empfehlen. Ja. Ich würde eher sagen, man müsste einen Weg finden, angenommen jetzt, man würde herausfinden, es war dieser Bin Laden. Mhm. Und er wurde ja in Afghanistan aufgenommen und versteckt, nicht ausgeliefert. Natürlich nicht, dass man jetzt sagt, wir schmeißen lauter Bomben auf dieses Land, sondern man müsste eben eine Möglichkeit finden, ähnlich wie es mit der Hitler-Diktatur war, in Anführungszeichen das Land zu befreien und eben zu versuchen, auch dort die Verantwortlichen wie in Nürnberg vor Gericht zu stellen. Und dann zu versuchen, eben dort auch ein demokratisches Land aufzubauen. Es ist ja auch so, dass Afghanistan, das ist ja auch kein demokratisches Regime, womit wir es da zu tun haben. Gottes Willen. Wenn du hörst, wie die Frauen dort behandelt werden, da wird einem schlecht. Eines der schlimmsten Länder der Welt, diesbezüglich. Insofern wäre es mit Sicherheit kein schlechter Nebeneffekt, wenn man diese Regierung dort absetzen könnte und freie Wahlen machen oder was auch immer. So ein Demokratisierungsprozess, wie er nach der Nazi-Zeit gewesen ist. Dass man die Kriegsverbrecher, die Leute umgebracht haben, vor Gericht stellt und dann eben langsam schön ein demokratisches System aufbaut. Dass eine amerikanische Staatsbürgerin bei mir hier in der Sendung, die Susan, die zurzeit in Süddeutschland lebt, aber eigentlich aus Amerika kommt. Ich danke für den Anruf und für deine Meinungsäußerung. Okay. Alles Gute, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Tschüss. Alexandra, 31 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Ja. Hallo Domian. Hallo Alexander. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist die Reporter oder das, was dieses Ausschlachten dieses schrecklichen Ereignisses in New York oder Manhattan, Amerika. Ich bin bedingt durch meine kleine Tochter halt nachts auch viel wach, weil sie nun mal nicht durchschlafen will. Und ich finde also dadurch, es ist teilweise, weiß ich nicht, wirklich furchtbar. Es läuft im Hintergrund wie ein Werbeslogan oder Werbesendung, diese Bilder mit dem Tower, wo das Flugzeug reinrast. Und das habe ich gestern schon gesagt, dass mir das gestern schon auf die Nerven gegangen ist. Ja. Das ist wirklich so Action-Kino umsonst, ne? Ja, ist es. Und sie haben teilweise nun wirklich keine Neuigkeiten gehabt, zum Beispiel erste, zweite, aber es wird den ganzen Tag gesendet und es wird jeder, der noch was so Kleines zu sagen hat, wird bitte vor die Kamera gezogen und sag doch bitte was dazu. Und ich weiß nicht, kann man, das Ereignis ist doch furchtbar, kann man sich einfach... Ich finde auch, ich stimme dir völlig mit dir überein, dass es zu hoch gekocht wird und dass zu viel über Dinge geredet wird, wo eigentlich nichts Neues mehr rauszuholen ist. Ja, und ich habe manchmal also das Gefühl gehabt, vor allen Dingen heute Morgen, dass sie, weiß ich nicht, wie die AfGA ja darauf warten, dass noch irgendwas passiert. Sei es jetzt, dass noch etwas Schlimmes passiert oder dass George Bush vielleicht noch irgendwie was tut oder so, oder vielleicht sogar noch enttäuscht, dass er jetzt nicht sofort was macht. Also teilweise. Aber ich glaube letztendlich kalkulieren die auch wieder mit den niederen Instinkten von uns allen, nämlich dass wir auch alle Gaffer sind und alle Voyeure und alle sensationsgeil. Wir könnten dem Ganzen eine Abfuhr erteilen, indem wir die Fernseher nicht einschalten. Das merken die Damen und Herren schon in ihren Einschaltquoten. Ja, reicht es denn, würde es denn nicht auch reichen, wenn sich ein Sender mit dem ganzen Thema befasst und wirklich auf den Laufenden hält und alle anderen sich wenigstens gemäßigt dem Programm wieder zuwenden? Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen jetzt passiert. Heute war es ja auch noch sehr hochgekocht. Ja. Ich hoffe, dass das in einer angemessenen Weise behandelt wird in der nächsten Zeit. Das ist, und deiner Meinung bin ich, glaube ich, auch, dass ich denke mal oder vermute vielleicht, wenn Bill Clinton also noch da gewesen wäre, wäre es vielleicht etwas anders ausgefallen. Ich finde auch, dass der amerikanische Präsident längst in New York hätte sein müssen. Er ist erst noch durch die Gegend gefahren, ne? Oder geflogen. Also ich fand es also ziemlich peinlich oder feige, weil er müsste, glaube ich, der Erste sein, der da ist, ne? So sehe ich das eigentlich auch, ja. Alexandra war das, eine Meinungsäußerung auch zu den aktuellen Geschehnissen in Amerika. Alles Gute. Ja. Dankeschön, tschüss. Renate, 51 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Renate. Dein Thema? Mein Thema ist eigentlich, ich bin Messi. Du bist Messi, das müssen wir mal erklären. Das wissen gar nicht so viele Leute, was das ist. Das klingt immer so niedlich, aber das ist überhaupt nicht Nein, das ist überhaupt nicht niedlich. Es ist sehr belastend sogar. Was ist ein Messi? Ich komme bloß nicht aus dem Messi-Sein raus. Das heißt, dass ich jede Menge Zeitungsstapel in meinem Wohnzimmer habe. Das heißt, dass ich im Flur 20 Paar Schuhe übereinander habe, die nicht mehr ins Regal passen. Das heißt, dass auch im Schlafzimmer Kleider übereinander hängen, die ich nicht in meinen Schrank reinkriege, weil ich eben nichts wegschmeißen kann. Also ist das Chaos in der Wohnung? Chaos in der Wohnung. Unordnung in der Wohnung? Und ich kann ja mit dem Chaos noch leben, aber ich lasse keinen anderen in die Wohnung rein. Und jetzt habe ich vor 4 Wochen einen Mann kennengelernt, der ist eine Woche weggefahren, wollte mich überraschen, kam überraschend zurück und kam zu mir in mein Haus. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Katastrophe, ich habe ihn nicht in die Wohnung gelassen. Ich meine, dann spätestens dann hört es auf, lustig zu sein. Und es zum Schmunzeln. Ist überhaupt nicht lustig, dieser Mann versteht es natürlich überhaupt nicht, dass ich ihn nicht in die Wohnung gelassen habe. Also du hast es gerade schon so ansatzweise beschrieben. Ich glaube, das ist nicht übertrieben, wenn man sagt, dass deine Wohnung, deine Zimmer eher Sperrmüllräumen ähnelt, oder? Ja, ziemlich viel Sachen, die man eigentlich wegschmeißen könnte. Und aber ich bring's nicht fertig, die wegzuschmeißen. Ja. Warum? Also kein Müll, sondern schon eben Zeitungen und Schuhe und sowas eben. Ist es auch schmutzig in den Wohnungen, in den Räumen? Eigentlich nicht, ne? Das heißt, also sauber machen, so putzen, das gelingt noch. Ja, das gelingt noch. Da musst du aber überall rumputzen, ne? Ja, das ist richtig. Wie sieht's in der Küche aus? Geht so. Das geht so. Ja. Also so Müll und so stapelt sich nicht. Nein, und der nein. verfault nicht. Und das gibt es ja auch bei Messis, ne? Nein. Du kannst das ja, Leute, die keine Messis sind, noch nachvollziehen, dass man vielleicht Kleider aufbewahrt. Ja, habe ich ja auch. Ich hab den Schrank voll, jetzt hängt schon was an den Schranktüren, weil ich eben in den Schrank nichts mehr reinkriege. Gut, aber wie ist es mit Zeitungen? Bei Zeitungen könnte man noch ganz, vielleicht sich ganz einfach so ein bisschen trainieren. Die lese ich eh nicht mehr, also kann ich es auch wegschmeißen. Das fällt mir aber so schwer. Was hält dich davon ab, die Zeitung? Es könnte ja irgendwas Interessantes noch drin sein. Was du noch nicht gelesen hast, oder wie? Ehrlich, das ist die Motivation? Oder ist die Motivation, ich könnte noch mal irgendwann nachlesen wollen, was da gelesen? Ja, natürlich. Das auch? Ja, das auch. Mhm. Wie lange hast du das schon? Du bist 51 Jahre jetzt, sagst du? Naja, so hat sich so in den letzten 10 Jahren gesteigert. Mhm. War erst weniger, ist schlimmer geworden. Aber das Messi-Sein ist ja jetzt ganz besonders das Problem in Bezug auf diesen Freund. Genau. Der jetzt nur überhaupt nicht versteht, dass er nicht in meine Wohnung rein darf. Wie hast du ihm das überhaupt versucht zu vermitteln, dass er nicht rein darf? Ich habe gesagt, es ist nicht aufgeräumt. Mhm. Ich habe schon die Wahrheit gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, es ist chaotisch. Normalerweise sagt jemand, na, ist es doch egal, wenn es nicht aufgeräumt ist. Ja, genau. Und deswegen versteht er mich auch gar nicht. Und ich habe jetzt... Ich will ihn nicht verlieren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie ist es so mit anderen Bekannten, Freunden, Verwandten? Hast du dich ganz isoliert von den Leuten? Eigentlich ja. Meine Schwester darf rein. Mhm. Das ist ja schlimm. Da zieht sich ja dann ein neues Problem. Ergibt sich ja daraus, nämlich, dass man vereinsamt dadurch auch, ne? Dass man alleine ist. Ich weiß, dass es auch für diesen Bereich, das ist ja eine ernstzunehmende Erkrankung, ne? Glaube ich, kann man sagen. Dass es da Selbsthilfegruppen gibt, bundesweit. Hast du überlegt, zu einer solchen Selbsthilfegruppe zu gehen? Ja, habe ich schon überlegt, ja. Aber ich habe das Gefühl, so richtig kann mir da auch keiner helfen. Versuch's doch mal. Was meinst du, wie viele Leute das vorher denken, bevor sie in solche Gruppen gehen? Und hinterher erzählen sie dann, haben sie mir ja auch schon erzählt in der Sendung, gut, dass ich da hingegangen bin. Ich habe durch diese Gruppe und durch die Leute einfach Impulse gekriegt und ich habe es geschafft, in den Griff zu kriegen. Ich würde dir gerne behilflich sein und dir einfach mal so eine Telefonnummer oder eine Adresse geben. Mhm. Dann kannst du ja mal überlegen, das zu machen. Du musst es ja nicht. Du kannst ja mal einmal hingehen und wenn es nichts ist, dann war es halt nichts. Aber es ist immerhin ein Versuch. Mhm. Es geht ja um viel. Es geht ja vielleicht sogar um dein persönliches Glück eventuell. Ja, aber wie verhalte ich mich jetzt dem Mann gegenüber, der das mich nur überhaupt nicht versteht? Soll ich ihn jetzt reinlassen in das Chaos, damit er mich versteht? Ja. Ja? Es bleibt ja überhaupt gar nichts anderes übrig. Ja. Was hast du denn für einen Eindruck von diesem Mann? Ja, er versucht mich zu verstehen, aber er kann es einfach nicht, er schafft es nicht. Also wenn du jetzt nicht rein Wein einschenkst, ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass es zerbricht. Mhm. Weil der wird das einfach nicht kapieren, was mit dir los ist und er wird denken, die hat eine Klatsche. Aber wenn du ihm ganz ehrlich gegenübertrittst und ihm das erklärst und vielleicht erklärst es ihm sogar erstmal außerhalb deiner Wohnung. Mhm. Und nimmst ihn dann mit und sagst, hier, so ist es. Mhm. Und das ist wie eine Sucht. Mhm. Ich bin dem ganz ausgesetzt. Ich kann einfach nicht anders. Führt keinen Weg dran vorbei. Dann erweist sich übrigens auch, was für ein Typ das ist, was für ein Charakter der hat. Wenn der einen guten Charakter hat, dann wird er das auch verstehen und das auch akzeptieren, dass es dein großes Problem im Moment ist. Und dass es aber mit deinem Herzen nichts zu tun hat. Mhm. Ja, es ist wirklich schwierig. Gab es denn schon in der letzten Zeit irgendwie mal so Reaktionen von Leuten, die du noch mit reingenommen hast in den letzten Jahren und die dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben? Nee, eigentlich nicht. Das nicht. Und die Freundin, die noch immer mit in deine Wohnung darf, was sagt die? Wie steht die dazu? Die findet das auch schlimm. Mhm. Aber, naja, es gibt halt noch jemand, der dann eben trotzdem zu mir hält, weil er sagt, na gut, das ist das Äußere, aber ich bin eben jemand anders, so wie du es auch gesagt hast. Ja, genau. Kannst du dich erinnern an die Anfänge? War das schleichend oder ging das relativ schnell? Nein, eigentlich eher schleichend. Es ist ja seltsam, dass es im Alter von 41 Jahren erst angefangen hat, wenn du sagst, ich war vorher eigentlich eine ganz normale Frau, die normal aufgeräumt hat. Und hast du da eine Idee, ob es da gibt es da einen Zusammenhang? Hattest du damals eine sehr unglückliche Zeit? Ja, ich glaube, es hängt mit einer unglücklichen Liebe zusammen, dass ich eben irgendwie gar keinen Sinn mehr gesehen habe, für wen ich irgendwas machen soll. Und ich selber bin mir auch nicht gut genug gewesen dafür. Mhm. So irgendwie. Dass das dann die Auswirkung hatte in diesen Bereich hinein. Ja. Ja. Dennoch, also erstmal, ich würde dich dem Mann reinen Wein einschenken. Mhm. Dennoch würde ich dir gerne noch eine Adresse und Telefonnummer geben. Mhm. Und dann kannst du in der stillen Stunde überlegen, ob du da mal hingehst oder ob du es sein lässt oder ob du anrufst. Dafür bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an und gibt dir dann die Telefonnummer. Mhm. Ja? Ja. Alles Gute und toi toi toi für die Liebe, Renate. Wäre toll, wenn es klappen würde. Ich drücke dir den Daumen. Ja. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Kerstin Klinger. Wir haben morgen ein festes Thema. Morgen heißt das Thema, das kann ich nicht verzeihen. Gibt es in eurem Leben Dinge, die so gravierend waren, dass ihr sagt, ich kann dieser Person, die dafür verantwortlich ist, ich kann es ihr nicht verzeihen, obwohl es vielleicht schon viele, viele Jahre her ist, aber es verfolgt mich so sehr und diese Person kann auch anstellen, was sie will, ich kann es einfach nicht verzeihen, es tut mir nach wie vor so weh. Das ist unser Thema morgen und ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet, 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Ich wünsche eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Ciao.